Hop over this evil man and then play a part. Showing the own as far as it's in his trust. Große Puppe in Schuld des MDMA. Mit Wodka auf, deine Frau auf meiner Stage. Guck, wir ernten mies Applaus. Gib mir den Vorschuss, weil ich brauch ein Whirlpool in meinem Wohnzimmer. Lauf high ins KDW, sie denken, ich wär Koks, Digga. Muss los, Digga. Will mit dir nichts zu tun haben. Weißer Stoff in Schuhkartons, ich glaub, ich wohne im Schuhladen. Häng ab vom Spätkauf mit dunklen Gestalten. Ich bin so high, ich stürze ab, hoffentlich treff ich nicht die Alten. Ich schieße, treff ins Schwarze. Du bist mies Blamage. Leute wollen mich buchen, ich will 100 Riesen Gage. Und ich schaue alles auf den Kopf noch in derselben Nacht. Das Ende hält mich wach, bis morgens früh um 8. So wie Super Mario Bowser. Swag wie Rolf Eden, Köpfe Flaschen, lass es regnen. Du hast Kummer und weinst Tränen, ich die Nummer von deinem Mädel. Beats bin ich nicht im Studio, häng ich ab im Metlabor. Jogginghose voll mit Geld, ich laufe in den Apple Store. Während deutsche Rapper um ihr Überleben kämpfen, geh ich jetzt mit 1000 Noten nackt in Garten Eden kämpfen. Fruchtmax zeigt den Bitches jetzt, wie lang der Hase leucht. Hör mir deutsche Rapper an und ich bin krass enttäuscht. Während du in deinem Keller vor dem Rechner sitzt und hatest, geb ich schlafen bunte Pillen in mein Mercedes. Schuld ist MDMA.